Kapitel 2 Artikelwörter Possessivartikel Mein, dein Übung 4 Ergänzen Sie. Hören Sie dann und vergleichen Sie. A Du, Magdalena, wo ist denn dein Mann? Er wollte doch auch mitkommen. Er kommt gleich. Er wollte nur noch schnell seine Schwester anrufen. B Herr Schmidt, darf ich Ihnen meine Frau vorstellen? Schatz, das ist Herr Schmidt, mein Chef. C. Oh je, Anna, was ist denn mit deinem Bein passiert? Gebrochen, ich bin vom Fahrrad gefallen. D. Hallo, Herr Bader, wir haben die letzten Tage oft an Sie gedacht. Wie geht es denn Ihrer Frau? Viel besser, danke.